Wenn die Sonne erwacht in den Bergen und der Mond sagt der Erde Goodbye, fliehen die Schatten der Nacht vor dem Morgen. Neues Licht macht die Welt wieder frei. Gedanken von mir, die bringt der Wind zu dir. Was er dir erzählt, wirst du verstehen. Ja, wenn die Sonne erwacht, ich sehe.